nicht mehr, läuft wie ein Schatten umher. Wer dich gut kennt, sieht es sofort, das bist du selber nicht mehr. Lass ich dich.